Sie hören das Gedicht »Die Krähe« von Joachim Ringelnatz, gesprochen von Annike Wolf für das deutsche Wikisource-Projekt. Die Krähe lacht, die Krähe weiß, was hinter Vogelscheuchen steckt und dass sie nicht wie Huhn mit Reis und Curry schmeckt. Die Krähe schnupft, die Krähe bleibt nicht gern in einer Nähe. Dank ihrer Magensäure schreibt sie ruhen, jede Krähe. Sie torkelt scheue Ironie, flieht souverän beschaulich, und wenn sie mich sieht, zwinkert sie mir zu, doch nie vertraulich.